erste Regel. Es gibt keine Regeln. Kurze, irritierte Pause. Zweitens, nichts Selbstreferenzielles. Drittens, keine Pausen entstehen lassen. Viertens, Ensemble-Denken. Also lass uns ausreden gegenseitig. Wir haben ein Ja und Denken, im Gegensatz zu sonst, wo wir ein Nein und ich weiß es besser Denken haben. Mhm. Mit diesen Regeln ist machbar, oder? Steigen wir jetzt ein in den zweiten Teil der Folge, die wir gestern begonnen haben. Eine Brückenfolge, die wir zum ersten Mal aufnehmen. Ja, oder nee, wir fangen eine ganz neue Folge nochmal an und machen dann den großen Mashup. Die Folge beginnt. Wir sehen Weiß. Das Nichts. Wir hören nichts. Noch ist nichts geschehen. Die Schöpfung hat noch nicht angefangen. Doch plötzlich, wir sehen ein helles Licht. Ein helles Licht, das im Weiß auf uns zu. Im Weiß ist nicht so deutlich. Licht. Es ist so ein Energiesparmodus-Licht. Es kommt auf uns zu. Es kommt immer näher. Hören wir dazu etwas? Ja, die Musik von The Magnificent Seven. Die hören wir im Hintergrund leuchten. Okay, das Licht kommt weiter auf uns zu. Wir sehen, es verwandelt sich in einen Raben. Raben, in einen weißen Raben. Schwarzen Raben. Und dann? Und jetzt fliegt er aber auf uns zu. Du stehst ein bisschen herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, bei das Podcast UFO. Folge Nummer keine Ahnung. Wissen wir nicht. Aber was wir wissen ist, dass mir gegenüber sitzt nichts geringerer als Stefan. Tietzla. Silon. Aromal Jalomon. Gegenüber von mir. Heute, das war übrigens gerade hebräisch, sitzt kein geringer als Florentin. Hilf mir schnell. Will. Ja, genau. Und, wie geht's dir, Florentin? Danke für diese kleine nette Anstiegsware. Mir geht's tatsächlich sehr gut. Ich habe heute den ganzen Tag sehr viel gegessen. Das heißt, ich habe sehr viel Energie. Du hast ich war dabei den ganzen Tag, ich habe es gesehen, du hast 5 Hähnchen gegessen. Nein, stimmt, ich habe eineinhalb halbe Hähnchen gegessen, was mich schon an die Grenzen meiner mathematischen Kapazitäten bringt. 2/3. Eineinhalb. Insgesamt habe ich 2/3 Hähnchen gegessen. 3 im Sinn mal Pi ist Fettleibigkeit. Fettleibig Adipositas 3, glaube ich. In hoch 2, sowas in der Richtung. Und deswegen haben wir eine Menge Energie für diese tolle Folge. P-Huhn-Formel. Die P-Huhn-Formel. Wow, viel zu spät und nicht so gut. Also, ich habe alle Regeln gebrochen der Comedy. Aber es gibt doch diese Regel, dass du das Volumen einer Pizza, die Formel ist genau Pizza. Ja. Ne? Ich glaube nicht. Das hast du also in so einem Fiebertraum geträumt, als du gerade irgendwie den ganzen Tag in so einem Pizzakarton gelebt hast. Pi, also Pi, mal Z, was ist mal denn Z? A. Ja, wenn du den Durchmesser halt Z nennst, dann ist es Z und A ist, glaube ich, die wenn Fläche. Wenn du alles anders nennst und das Ergebnis dann noch so abziehst, wenn eine Pizza rauskommt, dann ergibt es Pizza. Ja, dann ist auch die Mitternachtsformel Heil Hitler tatsächlich. Clever. Mir ist eben was aufgefallen an dir. Mhm. Du bist der einzige Mensch, der den USB-Stick, bevor er ihn einsteckt, anguckt, dass du ihn sofort richtig einsteckst. Jetzt führt mich zu der Frage, Ich habe schlechte Erfahrungen. Ja, aber genau, wo liegt das Trauma in deiner Vergangenheit? Kindheit, schätze ich mal? Deine Mutter war ein großer USB-Stick oder was? Genau. Ja, richtig. Ich frage mich jetzt, also kostet das Zeit, wenn du das zuerst falsch einsteckst, mehr als erst anzugucken und dann richtig reinzustecken direkt? Nee, ich bin ein sehr ordentlicher Mensch und ich denke mir einfach, ich möchte Taten, die ich tue, gerne perfekt machen. Und deswegen schaue ich nach, wie die Parameter gestellt sind. Wir sind ein reibungsloser Mensch. Ein komplett reibungsloser Mensch. R ist gleich 0, was mich angeht. Die mathematische Folge ist heute mal ein bisschen. Ich habe gelernt, es ist meistens nicht der Anfangsbuchstabe, wofür das steht. Also, ja, R ist Radius, ne? Reibung ist groß R. Reibung ist, glaube ich, Q oder so ist Reibung. V ist Geschwindigkeit. Glaubst du, Reibung heißt Reibung, weil so ein reibendes so Das ist eine gute Frage. Ich hätte damals mal im Deutschunterricht die Vermutung aufgestellt, da ging es um Sprache und wie die Sprache entwickelt. Und ich habe noch keinen Gag entdeckt. Ich habe den Gag entdeckt. Okay. 5. Klasse. So, was kommt nach dem D im Alphabet? Kleiner Stefan meldet sich. Also folgendes. Ich habe die Idee aufgestellt, dass Worte generell so klingen wie die Dinge, die sie benennen. Nee, es war Leistungskurs Deutsch. Du hattest Leistungskurs Deutsch erzählt. Und dann ging es darum, wie Sprache entstehen. Und dann hatten wir schon sehr viele Unterrichtseinheiten darüber gemacht. Und dann habe ich irgendwann behauptet, ja, aber manchmal ist es doch einfach auch so, es klingt etwas schön, wie Sonne. Das klingt wie eine Sonne. Deswegen hat man Sonne genannt. Und dann haben mir ein paar Leute zugestimmt und der Lehrer meinte, ja, wir waren schon ein bisschen weiter. Das ist schon Bio jetzt, Stefan. Das ist schon demütig. So einfach, das ist das Schlechteste. Es ist nicht nur falsch, wir waren schon wesentlich weiter. Ja. So, falsch, wir haben den Fehler auch schon vor 4 Sitzungen korrigiert. Das war der gleiche Lehrer, wo ich behauptet habe, da ging es dann um berühmte Maler. Und ich habe Monet mit Merlot verwechselt und habe behauptet, aber wirklich standfest behauptet, er hieße Merlot, der Maler. Bilbo Beutlin und Madlock. Nicht Nein, ganz. Nein, sie hieß nicht. Also nicht behauptet, der hieß Merlot, der berühmte Expressionist. Impressionist. Weiß man auch nicht so genau, ne? Das sind auch so Dinge, die man einfach komplett austauschen kann. Es gibt ja 3 Arten von Genies. Ich? Florentin, Felix, Will. Ja, wer ist Felix? Das ist die große Frage. Ist das hier ein zweiter Name? Ja. Felix Dietmar tatsächlich ist mein zweiter Name. Ja. Nein, war das der lustigste Name, der dir gerade eingefallen ist? Ja, ich würde schon sagen. Ja. Ich bin ganz zufrieden eigentlich mit dem, was mein Gehirn mir so... Ich mache immer so eine Schublade auf und immer so einen Moment der Hoffnung, was ist drin, und oft fehlt der Boden einfach und ich gucke durch und genau. Gar nichts. Entweder passiert. Ist es ein Orm oder ein Ach. Oder ein, da habe ich das liegen gelassen. So. Auch eine schöne Metapher fürs Unterbewusstsein, wenn du mal da irgendwie... Nee, da gibt es ja einen Film, Inside Out. Ich weiß nicht, ob du den schon mal gesehen hast. Genau das Gleiche eigentlich. Ich würde, da geht es weniger um Möbel. Steal like Florentin Will. Nee, ich würde den Pixar-Film komplett über Möbel machen. Da gibt es Stuli, den kleinen naiven Stuhl, der dann irgendwann sich verliebt. Gab es in Disney auch schon mal, da bei Schön und das Biest haben alle Möbel irgendwie gesprochen. Nein, ein Kerzenständer ist kein Möbel. Keep the ball rolling, ich bin gespannt, was jetzt kommt. Nein, ein Kerzenständer ist kein Möbel. Was ist ein Möbel? Lass uns mal über Möbel reden. Die Ursünde des Podcasts UFO, die katastrophale Folge 7. Okay, du hast schon eine Regel gebrochen. Ach, scheiße. Auch kein, also nichts Selbstreferenzielles, du bist auf diverse Folgen eingegangen. Gerade auf schon. Auf eine Folge, Möbel. Aber, wo, also zum Beispiel ist ein Bett ein Möbel? Ist das Bettgestell? Ist das ein Möbel? Ja, nee, ich würde es in Toto, ich quasi mit Matratze würde ich sehen. Du meinst dieses Musical? Nein, ich meine die Band. Mit Afrika. Wenn du im Musical im Publikum sitzt du da, singst du da eigentlich mit? Habe ich mich oft gefragt und ich habe meistens herausgefunden, dass Aufstehen, Mitklatschen und die Choreografie mit nachmachen wollen, der falsche Weg ist. Vor allem, wenn ist. Du das komplette Löwenkostüm anhast, natürlich. In Starlight Express ist natürlich nicht so perfekt. Kam nicht gut an. Nee, aber tatsächlich, bei welchen Aktivitäten ist es vom Publikum erwünscht, dass sie mitmachen und bei welchen nicht? Oh. Ich denke mir zum Beispiel immer, meine gesamte Frage lang. Oh. Brisantes Thema, ich bin gespannt, wo es hinführt. Ich denke mir, bei jeder Situation, in der bei musikalischen Darbietungen das Publikum mitklatscht, denke ich, warum denkt ihr, dass ihr mitklatschen sollt? Was soll das? Weil das Publikum insgesamt denkt, es sollte schneller sein, das Lied. Und dann machen wir ein bisschen schneller, Dampf. Ich muss nach Hause! Ja, ich muss nach Hause. Auch dieses Mitsingen bei Konzerten verstehe ich nicht. Ich bin da, um die Band zu hören. Auch wenn die Band dann sowas macht wie und jetzt Stuttgart, singt jetzt mit da mir. Ich absolute Schweigen. Happy Stille. Und das Publikum. Happy Birthday. Den großartigen Song Happy Birthday. Und dann will ich aber, ich bin ja da, um Florentin Will and the Machines zu hören, wie sie ihren Hit Happy Birthday to all of you singen. Und ich finde es immer ein bisschen faul vom Publikum, weil wir als Gag-Autoren stehen ja auch nicht vor dem Publikum und sagen dann, kommt ein Mann zum Hautarzt und jetzt hier. Das würde niemand machen. Das ist echt ganz geil für eine Comedy-Show eigentlich. So ein bisschen Crowdwork. So ein bisschen. Es ist eigentlich genau das Gleiche, was eine Band macht, nur auf ein anderes Business übertragen. Also ich verstehe nicht, was Bands in den Kram passt. Aber gibt es Comedians, weil Comedians oft, wenn sie Zugaben geben sollen, dann sagen sie nochmal Bits, alte Bits, die sich Leute auch wünschen. Und mit alte Bits meinen sie der erste des Abends halt. Genau, dann performen die nochmal. Ja. Und vielleicht reden da manchmal auch Publikumsleute mit oder sprechen die Pointe mit oder sowas. Ich frage mich nur immer bei diesen ganzen Musikdingern, ob dann, weil ich meine, die ganzen Instrumente müssen ja aufeinander abgestimmt sein, damit es gut zusammen klingt, ob die das schon mit einberechnen, dass das Publikum mitklatscht, weil dadurch ist ja die Rhythmusfraktion wesentlich stärker als alle anderen. Da muss der Bass ja sagen, ja Leute, jetzt hören wir den Bass nicht mehr. Also lass uns den Bass von Anfang an lauter machen. Ich weiß nur, dass Tonmenschen das Publikum mit einberechnen. Sehr zerbrechlich sind. Ja, und aus Ton? Meistens blind sind. Aber es ist eine andere, traurigere Geschichte. Ja. Aber die berechnen, wenn sie eine Halle aussteuern, zum Beispiel die Lanxess Arena, dann berechnen sie das Publikum mit ein. Also die absorbieren ja. Die setzen ganz viele Mehlsäcke dahin. Weil das Publikum absorbiert ja Ton in die Herzen. Absorbiert. Die absorbieren es im Herzen und nehmen es dann den Künstlern in gewisser Weise weg. Und das müssen die Musiker dann mehr leisten, sozusagen. Weißt du das, wenn man stirbt, der Körper 21 Gramm leichter wird, plötzlich? Ah, stimmt aber nicht. Doch. Nee. Der große Alejandro G. Iñárritu. González Iñárritu. González Iñárritu. Hat einen Film darüber gemacht. Und wenn es einen Film über etwas gibt, dann ist es auf jeden Fall wahr. Ja. Siehe Sherlock Holmes. Siehe 8 Mile. Ja. Siehe König der Löwen. Ja, weil es schon mal gefallen ist heute, oder? Ja, ich glaube auch. Wir hatten beide den gleichen Impuls. Aber ich habe tatsächlich, ich verstehe nie, warum Leute überhaupt mitmachen bei Dingen, die sie sehen. Warum müssen sie sich selber so mit einbringen? Denken sie, die helfen den Musikern? Oder denken sie, das ist so jetzt, dadurch zeigen sie, dass ihnen gefällt, was gerade passiert? Ja, gute Frage. Ja. Ich frage mich auch immer, wir sind ja auch zwei Menschen, die gerne im Mittelpunkt stehen. Sonst würden wir das ja auch gerade nicht machen. Mhm. Aber ich hätte nie Bock, irgendwie im Zirkus oder so, als ich noch kleiner war, auf die Bühne gezogen zu werden. Ja, ich habe mich immer versteckt. Oder ich hätte auch oft Angst in der Kirche, eine bisschen unbegründete Angst, aber in der Kirche auf die Bühne gezogen zu sein, irgendwie mitzusingen. Ich hätte auch Angst, Fürbitten vorzulesen. Mhm. Fand ich immer ganz unangenehm. So an Orten, wo man ist, um zuzuschauen, wollte ich nie auf die Bühne gezogen werden. Ja, du hast damals auch bei unserem Stand-Up-Auftritt immer gesagt, du standest hinter der Bühne und bitte nicht. Hier ist Stefan Titze. Nein, fuck. Das hast du gut gemacht. Ich bin immer noch stolz auf dich. Cooler Moment, ne? Ja, war ein cooler Moment. Ach, ich finde es nicht schlecht, das Konzept. Ich würde es auch gerne öffnen, gerade den Zuhörer, dass wir jetzt zwei Tage nacheinander aufgenommen haben und es einfach zusammenschneiden. Wir mischen es einfach zusammen. Wir waren nicht zufrieden mit der ersten Folge. Und sind mit dieser Folge auch nicht zufrieden. Deswegen dachten wir uns, zwei mittelmäßige ergeben ein gutes. Jetzt verlässt mich gerade. Rede immer weiter. Nicht abhusten. Das ist der größte Fehler. Nicht abhusten. Okay, ich muss. Es liegt Comedy-Potenzial da. Da muss ich mich jetzt echt ein bisschen dagegen wehren, dass ich... Es ist wie sagen, kratz dich nicht. Dann muss man sich kratzen. Hallo, mein Liebe. Hallo. Da ist er wieder. Er ist zurückgekommen. Huste bitte ab. Danke. Das ist gut. Das ist mir sehr gut gefallen. Es gibt Raten von Genies. Ja, man kann ja den Begriff des Genius kann man ja unterteilen in drei verschiedene Arten des Genies. Und ich möchte dich bitten, zu entscheiden, in welche der drei Arten Genius du mich einordnen würdest. Einfach, damit ich da ein bisschen Klarheit habe. Ich möchte kurz dem Hörer, die nicht so gedanklich schnell sind wie ich, kurz offenlegen, dass diesem Satz, dieser Frage, die Prämisse zugrunde liegt, dass er einer dieser drei Genies ist. Also die Frage ist, welcher? Ich habe dazu als Anschauungsbeispiele drei anerkannte Arten des Genius aus der Welt der Musik bemüht. Und zwar gibt es einmal den klassischen Handwerker, ja, der den ganzen Tag arbeitet, fleißig ist, seine Kunst perfektioniert, sehr bescheiden ist, der immer nur sagt, mir geht's nur um die Kunst, ich mache hier weiter. Beispiel? Und baue weiter meine Sachen und mach das und dann lasse ich mich auch nicht groß beklatschen, sondern mach gleich weiter. Beispiel wäre Bach. Oh ja. Ja, klassischer Handwerker, sehr fleißig, protestantische Arbeitsethik, macht viel, macht weiter. Hm. Dann nehmen wir den zweiten, ja, der von der Muse geküssten, dem die Melodien zufliegen, der nur in den Kosmos hinaus horchen muss und der einfach nur die Melodien da niederschreiben muss, die ihm zufliegen. Ein Beispiel hier könnte sein Mozart. Mozart, was Wunderkind. Ja. Der dritte Typ. Das ist Wolfall. Der Wolfer. Wolfer. Dritter Typ? Dritter Typ. Wäre der mit seiner Kunst ringt. Der dem Material, das Genie abbringen muss, der kämpft, der immer unzufrieden ist, der immer die Sachen wegwirft und sagt, ich bin unzufrieden und kämpft, der die Nächte durcharbeitet, der nicht zur Ruhe kommt, das Letzte rausholt aus seiner Kunst. Und das wäre natürlich Beethoven. Okay, aber wie siehst du aber mich? Das ist jetzt, aber natürlich auch verschwimmen jetzt die Grenzen so ein bisschen, ne? Weil das Letzte hast du jetzt auch quasi als Arbeitstier hinten raus ein bisschen verwässert. Aber es ist weniger der besonnene, bei klarem Verstand fleißig arbeitende, sondern eher so der existenzielle Kämpfer, der ringt mit der Materie und der gegen sich selbst kämpft. Gegen sich selbst und gegen seine Ideen kämpft. Der seine Kunst mit Blut schreibt. Also ich finde nicht, dass du der erste Typ bist. Ja. Einfach, weil du zu faul bist. Mhm. Ich würde auch nicht sagen, dass du von der Muse geküsst jetzt hier sitzt. Einfach weil du auch noch, glaube ich, dann doch ein bisschen dich zu sehr mit der Materie beschäftigst und dich dafür auch zu sehr interessierst, weil oft ist es auch so, dass solche Genies dann eigentlich über was anderes machen wollen, aber okay, sie können es halt und machen damit dann ihren Scheiß und machen nebenbei andere Dinge. Machst du nicht, du bleibst ja bei der Materie, bei Comedy. Mhm. Deswegen würde ich dich eher zum dritten Teil Also du siehst ja Beethoven in mir. Diesen Namen wollte ich bewusst umgehen. Beethoven des Podcastens oder der... Naja, sagen wir mal, du bist der der Beethoven dieses Raumes. Mhm. Deiner Ecke des Raumes. Bisschen unfair gerade jetzt Cajons gegenüber. Ja, das stimmt. Deswegen sage ich ja, du bist der Beethoven deiner Ecke des Raumes. Okay. Aber du ringst natürlich oft mit der Comedy-Materie und versuchst immer neue Facetten zu finden und so weiter. Deswegen würde ich schon sagen. Aber du opferst dich dafür nicht auf. Also da kannst du noch ein bisschen mehr dich reinhängen. Falls ihr Stefan widersprecht, schreibt eine Postkarte an genie@gmail.org at geniusmail.ph. Ja, nicht schlecht. Du denkst auch immer zwei Schritte weiter, ne? Wir hatten ja gestern drüber gesprochen, der erste Impuls ist oft nicht der gute. Das heißt, der gute Komiker denkt immer schon direkt, der überspringt, der läuft so im Hopserlauf. Der nimmt den nächsten Schritt vorweg. Ja, weil der immer schon über das Erwartbare hinüber hinweg saust und brummt. Schon brummst. Brummt? Brumst. Neues Wort erfunden. Brumst. Das ist, wie genial ich bin. Das ist gar nicht schlecht. Brumst? Ich möchte nicht darauf eingehen. Es ist ein bisschen an Brunft. Ich finde es auch immer schwierig, wenn Regisseure und Genies und Regisseure halt über ihre künstlerischen Tätigkeiten, Werke reden. Mhm. Finde ich immer ganz schwierig. Deswegen fand ich Kubrick ja auch so geil. Dass einfach, es gibt auch keine Audiokommentare von ihm und so zu seinen vielen Blu-Rays. gibt's halt nicht, weil er das nie kommentiert hat, weil er es immer so für sich stehen lassen wollte. Das finde ich eigentlich ziemlich geil. Aber warum macht man sowas eigentlich, also diese Frage, die Hermeneutik, ne, die Frage nach der Interpretation, was heißt das alles, was bedeutet das, warum macht man das eigentlich nur bei so Sachen wie Film und Musik? Warum fragt man nicht mal so der Erfinder von Kinderriegeln? Warum wird der nicht mal gefragt so, ja, das ist ja alles sehr lecker und bekömmlich, aber was haben sie sich denn dabei gedacht? Wird nicht so richtig als Kunst, das ist bei Kunst, das ist ein künstlerisches Ding. Und Kinderriegel werden nicht so als Kunst abgestempelt. Aber was ist denn der Unterschied zwischen einem Kinderriegel und Popmusik? Ich glaube, die kreative Schaffungshöhe. Ich glaube, dass da auf so eine gewisse Art mehr Gedanken geflossen sind. Das Popsong ist nicht, aber in so eine klassische Symphonie als in Kinderriegel, ehrlich gesagt. Ist ja auch immer dieses E und U-Ding, also dieses Nutzen haben, um Leute wirklich zu ernähren, wie ein Kinderriegel, oder Leute über ihr Leben hinaus Kultur zu bereichern. Du meinst, dass also der Kinderriegel primär durch die Akzeptanz des Käufers geformt ist und weniger durch den kreativen Geist des Schöpfers? Ja. Der probiert halt Sachen aus und guckt, was die Leute kaufen, wohingegen jetzt ein Film oder ein Kunstwerk primär dem kreativen Geist des Künstlers entspricht und nicht unbedingt dem Publikum. Das waren die schöneren Worte für das, also, was ich sagen wollte. Ja. Wir haben ja eine Ware gegenüber einem Kunstwerk. Ja, das war jetzt wieder sehr platt. Wir waren eben schon weiter. Ich versuch's nochmal zu vereinfachen. Das hat der Deutschlehrer genauso zu mir gesagt. Wir waren eben schon weiter. Ja, gut, Stefan, wenn du hast gesagt, die E und U-Rechnung, hast du nicht von unten hinten bis vorne überhaupt gar keinen Sinn. Ne, bei der E, es geht um Nutzen gegen Ertrag. Also die E- und U-Strategie. Wie wir am Anfang der Folge festgehalten haben, es ist nie die Abkürzung für das Anfangswort. R ist nicht gleich Reibung. Ich glaube schon, dass Reibung U ist gleich Nutzen. Nee, E und U ist ja die alte Diskussion. Ist es Unterhaltung oder ist es ernst gemeint? Und dementsprechend... Wirklich? Ja. Das nennt man die E- und U-Diskussion? Ja. In welchem hermeneutischen Kontext? Ja. In welchem Diskurs? In welchem Diskurs, Stefan? Ich bringe die Diskussion mal auf eine neue Ebene, indem ich einfach höher spreche. Okay, dann bringen wir die Diskussion. Das ist nicht tiefer. Ja, es ist schwer für mich. Ich versuche es mal zu machen. Ey, was ist los? Ich versuche. Nein, das war aber dieses E und U könnt ihr selber nachlesen. Guck mal irgendwie im Wikipedia-Artikel Kunst und so, da könnt ihr E und U nachlesen. Findet ihr unter den Buchstaben E und U. Du arbeitest ja auch gerade an deinem ersten Buch. Möchte ich jetzt nicht darauf eingehen. Und hast du auch vor, da die Buchstaben E und U zu benutzen? In welchem Kontext? In welcher Reihenfolge? Ja, und ich habe auch die Hoffnung, noch ein paar mehr Buchstaben unterzubekommen. Welche sollen es sein? Ich habe aber ein bisschen Angst vor Umlauten. Ja. Wollte ich kurz nochmal drüber sprechen. Man weiß auch nicht dann immer, ob die dann dargestellt werden bei Computersprache. Das weiß man immer nicht so genau. Warum ist es eigentlich so, dass es bei Büchern oft nur dieselben Schriftarten gibt? Dass man sich da nicht mal die Blöße gibt zu sagen, Schreibschrift oder Wingdings. Mit handgeschrieben, so ein handgeschriebenes Buch. Manuskript, ja. Rian Johnson, der neue Star Wars Regisseur, schreibt seine Drehbücher immer per Hand. Mhm. In diesen Notizbüchern. Das merkt man auch. Warum? Weil seine Filme noch so händisch. Ja, haben was Haptisches an sich, was Greifbares. Ja. Synonyme. Weitere Synonyme. Manchmal reichen Synonyme auch einfach, um Gespräch zu führen. Es reicht auch einfach das, was der andere gesagt hat, einfach nochmal zu sagen mit anderen Worten. Apropos Gespräch führen. Wir haben heute bei einem Video geguckt und da drin wurde aus dem Nichts plötzlich der beste Tipp der Welt gegeben. Und zwar, dass man, wenn man Smalltalk halten will, aber einem die Themen ausgehen, und die Fragen ausgehen, sich einfach an dem ABC orientieren sollen. Und zwar die erste Frage dann nach einem A ist, die zweite nach einem B. Zum Beispiel, warst du schon mal in Aachen eigentlich? Wir können mal so ein Gespräch durchspielen. Tatsächlich, wir waren bei Cordula in Aachen. Und versuch du mal das B jetzt haben dort mit Cordula aufgenommen. Was ich mich aber tatsächlich frage, wie lange ist es her, dass du das letzte Mal die Bongo gespielt hast? Das ist eine sehr gute Frage. Ich spiele selten Bongos, weil ich neuerdings immer am Computer sitze. Aha, und was machst du da? Hast du da so dein eigenes DOS oder was machst du da? Nee, das ist ganz interessant. Ich spiele halt meistens so ein paar Unterhaltungsspiele, aber auch ein paar ernstere Sachen. Aha, ernstere Sachen. Und dann isst du dazu einfach ein Brot mit Focaccia, oder? Nee, eigentlich genau das Gegenteil. Hund? Igel? Jacke? Kakadu. Aber tatsächlich ist das ein sehr guter Rat, den ich auch schon mal gehört habe in einem anderen Kontext. Und zwar habe ich mal gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt oder ob man einfach generell versucht, jemanden zu pranken. Und zwar habe ich gehört, ein Tipp. Das ist ein Problem, was sich durch dein Leben zieht. Ja. Auch in Schulbüchern immer. A Quadrat plus B Quadrat ist ja, das ist jetzt schon ein großer Zufall. Immer umguckt, ob die anderen die Formel auch so lösen. War das ein Gag, den ich nicht verstanden habe? Oder? Sorry. Nehmt bitte das Lineal. Also umgucken, ob die anderen das auch nehmen. Okay. Oder ob ich der Einzige bin. Wieder mal der Einzige. Und zwar tatsächlich habe ich gehört, dass wenn man in der Situation ist, eine Frau oral zu befriedigen und man nicht weiß genau, was man machen soll, dass man dann mit seiner Zunge das Alphabet nachformen soll. Das ist ja mega gut. Ich weiß nicht genau, was der Sinn dahinter ist, aber es ist wahrscheinlich eher dazu gedacht, dass man ein gewisses Selbstbewusstsein bekommt und überhaupt irgendwas macht und irgendwas Abwechslungsreiches macht vielleicht. Aber wie peinlich, wenn dir das auffällt. Ja, genau, vor allem auch sagen, I kommt nach H. Ja, genau. Nicht J. Oh, nicht die Umlaute jetzt auch. Du hast das J vergessen. Und einfach so versucht, so Botschaften zu schreiben. Oh nein, ich habe einen Idioten im Bett. Genau, so Botschaften zu schreiben, so, nimm ihn in den Mund. Ist gut so? Ist es gut so? Ist es gut? Unsicherheit. Fragezeichen, ja. Komma, was haben wir wie Komma-Regeln, alles in der Richtung, ne? Das mit Doppel-S? Ja, sowas in der Richtung. Das ist sehr lustig. Aber, also nur als guter Tipp da draußen, auch mal ein bisschen Stefans Fick-Tipps. Hier ist einer der ersten. Ich glaube, das ist auch eine Rubrik, die wir nie weiterführen. Das ist einer der ersten und letzten. Und letzten höchstwahrscheinlich. Was habe ich noch für Fick-Tipps? Meistens mit, mach's mit Gummi, ist ein. Aber nicht nur mit Gummi, ne? Das ist auch so ein Ding. Man braucht schon noch einen Partner. Ja. Das ist dir wann aufgefallen? Tatsächlich erst vor kurzem. Letzte Woche. Das ist aber so ein bisschen Hauptsache Kondom. Der Rest ist erstmal zweitrangig tatsächlich. Haben wir das große Thema Kondome eigentlich schon mal abgearbeitet eigentlich? Nee, da müssen wir jetzt echt mal ran eigentlich. Oder auch nicht eigentlich. Machen wir das Fenster erstmal auf. Eigentlich nicht. Machen wir das Fenster auf. Oh, ist ein bisschen warm geworden hier drin tatsächlich. Ein bisschen zotig. Ja. Und sonst so eigentlich? Ich kann ein bisschen Werbung machen tatsächlich. Ab 8. April läuft auf Rocket Beans TV Verflixte Klicks mit Lars und mir, die tolle Sendung, die ihr vielleicht auch kennt aus den alten Feedpunch-Zeiten. Und sehr interessant, wer ist in der zweiten Folge zu Gast bei dir? Tatsächlich Herbert Grönemeyer hat es geschafft, dort tatsächlich aufzuschlagen, was ein interessanter Fang für uns ist. Der wird kommen in der zweiten Folge am 8. April. Aber er hat ja gesagt, dass er vielleicht nicht kann. Er wackelt. Deswegen haben wir Udo Lindenberg noch als Plan B tatsächlich aufgenommen. So. Vielen Dank für den Hinweis. Es könnte tatsächlich auch Udo Lindenberg kommen. Und ihr könnt tatsächlich bei Verflixte Klicks selber mitspielen. Im Chat könnt ihr live mitspielen. Wenn ihr das möchtet, könnt ihr das tun. Ab 8. April schaltet alle ein. Und für alle, die denken, ach, bis 8. April, das dauert doch noch so lange. Was mache ich denn bis dahin? Die Podcast-Folgen habe ich alle schon hoch und runter gehört. Deswegen habe ich noch eine kleine Podcast-Empfehlung für euch. Und zwar Last September in Monaco. Das ist ein toller neuer Podcast, den Stefan gestartet hat vor 4 Wochen tatsächlich. 4 Folgen sind schon draußen. Ihr habt genug Hörfutter für die nächsten Runden Jogging im Park. Könnt ihr euch das schon mal aufs Ohr legen? Ein tolles Podcast-Experiment mit The Changeman und Stefan Titze. Und Florentin Will. Und sag mal, wenn ich jetzt großer Star Wars-Fan und weiterhin gerne Antenne Alderaan hören. Ah, okay. Einer der besten deutschen Star Wars Podcasts, wie ich finde, den machst du mit deinem Kollegen und Freund Timo Müller. Ja. Ihr seid zusammen jetzt fest. Tatsächlich. Und wen habt ihr zu Gast gehabt? Ich habe ihm schon mehrmals das Alphabet gezeigt, dem Herrn Timo. Und letztens hatten wir tatsächlich zu Gast Kaul Quatzerwick. Der Synchronsprecher von diesem großen Bären. Bernd das Brot. Diesem großen Bären, ja, tatsächlich. Und dem großen Bären, der manchmal im Hintergrund zu sehen ist bei Star Wars. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber manchen Shots im Hintergrund, so ein Monster, das so eine Pranke hat. Auch ganz gut. Wumper. Du hast Batman vs. Superman gesehen. Lass uns ganz kurz darüber reden. Weil, da ist war das auch die beste, so ein Ding. Gelangweilte Überladung der Welt, ey. Nee, ich weiß jetzt schon, du willst eigentlich gar nicht darüber reden, aber die Überladung war ziemlich cool. Wir haben letzte Folge über 9gag geredet und auf 9gag entbricht gerade so ein bisschen so ein Streit von wegen, oh, die Kritiker haben den gehatet, aber das Volk, die Zuschauer verteidigen ihn, fanden ihn gut und der Krieg entbrennt. Aber kurze Frage, wir haben ja über die Meinung 9gags gesprochen, dass sie meistens die meinen, die Minderheitsmeinung einzunehmen. Die Minderheitsmeinung wäre doch eigentlich jetzt, den gut zu finden, also finden 9gag den gut? Nein. Hä? Die stellen, also es gibt ja eine Primärmeinung, ja, die der Kritiker, die sagen, der Film ist schlecht. Und dann entsteht die Gegenbewegung, die sofort als die Independent Undercover wir gegen das Establishment-Meinung wahrgenommen wird. Die finden wird. Ihn gut. Die finden ihn gut und sagen dann so von wegen, lasst euch nicht von den Kritikern sagen, eure eigene Meinung, Selbstbestimmung. Okay, aber 9gag? Und binden dann die ganzen Ideologien an diese Meinung dann daran. Das ist mein Gag. So, und dein Gag ist tatsächlich aber was anderes. Ich würde echt gerne wissen, was 9gags Meinung ist. Das ist die 9gag-Meinung. So von wegen, wieder mal meinen, die Minderheitsmeinung einzunehmen. Ja, genau. Ja. Aber die Minderheitsmeinung als Minderheitsmeinung. Ja, also ich fand den Film nicht gut, natürlich nicht, aber ich habe es auch nicht erwartet. Ich meine, ich fand keinen Zack Snyder-Film jemals gut, glaube ich. Und echt? Du fandest 300 nicht gut? Nee. Ach. Also die Action ist schön, immer anzugucken, gucke ich mir gern an. Und es war auch dieses Mal wieder herrlich anzusehen. Fotorealistische Supershots. Hat Famos. Mir gut gefallen. Aber wer dann eine gute Story erwartet, Story ist auch einfach, dann soll er einfach dann zu Hause sich vielleicht GZS dann angucken und so. Da gibt es tolle Stories, die sind packend. Das spritzen die Figuren vor Lebensfreude und Unerwartbarkeit. Und dieses Mal war ich bei Zack Snyder dann natürlich nicht enttäuscht, weil ich dementsprechend nichts erwartet habe. Aber dann teilweise waren so Sachen, ich kann mal ein bisschen spoilern, Achtung. Sie hören jetzt einen Gong. Spoiler! Man sieht plötzlich dann irgendwann Aquaman und The Flash und so. Mhm. Und quasi so eine Vorausschau auf die neuen vorkommenden Filme. Und das war schon ziemlich cool, dass man plötzlich so Cameos hat von geilen Superhelden, die dann auch noch undercover leben. Dann kommt Wonder Woman und der Soundtrack ist ganz okay, weil es Hans Zimmer ist. Der macht immer ganz okay Soundtracks, aber nie was Besonderes. Aber da sind ein paar Sachen, die gefallen dann doch ganz gut. Aber es ist interessant, dass er, obwohl er so schlecht rezipiert wurde von fast allen eigentlich, er trotzdem wahnsinnig viel Geld eingespielt hat, auch wirklich finanzieller großer Erfolg war. Glaubst du, wir kommen langsam in so ein Zeitalter, wo es auch schreckenweise egal ist, wie gut Filme sind, weil Leute an dem Namen sich einfach schon, und dann kommt halt ein neuer Regisseur, dann ist halt nicht mehr Zack Snyder, sondern jetzt kommt der J.J. Abrams, macht jetzt Batman. Ich glaube, Zack Snyder ist komplett egal. Ja, ich glaube, dass die meisten, die den Film gesehen haben, nicht mehr wissen, wer das ist. Ja. Ich glaube, das ist wirklich so ein Name. So Batman-Movies waren in der letzten Zeit ganz okay. Die meisten, die rausgekommen sind, waren ganz gut anzugucken. Okay, er kämpft gegen den größten Superhelden aller Zeiten. Superman muss gut werden. Mhm. Ist auch so ein Familiending, glaube ich. Also Eltern schleppen da ihre Kinder mit rein, die noch keine eigenen Gedanken haben und sowas. Ich glaube schon. Aber auch hier wieder der gute Louis C.K. Gag. Was heißt Louis C.K.? Keine Ahnung. Jedenfalls, dass Leute... Ja, also dass man mit, ich weiß nicht, wie teuer der Film war, mehrere hundert Millionen. Ja, 200, so. 300 Millionen sowas. Angenommen, die würden diese 300 Millionen Euro auf einen großen Haufen legen, einfach das Geld auf einen großen Haufen legen, würden Leute dafür bezahlen, diesen Haufen Geld zu sehen. Man kann ja auch anbieten, wenn du 10 Euro bezahlst, kannst du es sehen, wenn du 20 Euro bezahlst, kannst du dich mal reinlegen und sowas. Ja. Aber du bräuchtest den Film nicht. Du brauchst diesen unangenehmen Mittelweg nicht. Ich würde tatsächlich 10 Euro zahlen, um 300 Millionen, Millionen auf jeden Euro zu sehen. Fall. Auf jeden Fall. Und es würden mehr Leute das machen als Superman und Spider-Man und Ja, vor allem, man kann das Geld, Florentin das man Man. Zahlt, ja dann alle wieder auf den Berg legen und dann ist der Berg größer und nächstes Jahr kann man ihn sich nochmal anschauen. Aber das würde ich sagen, das kostet 15 Dollar. Dass man sein Geld drauflegen kann. Dass man sein Geld drauflegen kann. Das kostet noch oder mehr. Die 5 Euro, die man mehr bezahlt, dann drauflegen. Alles über 10 Euro darf man auf den Berg legen. Darf man drauflegen. Und dann kann man nächstes Jahr sich den Berg wieder anschauen, weil er ein bisschen größer geworden ist. Ja, finde ich mega cool. Das ist ideal. Du würdest auch die Inflation beenden, weil wenn das Geld da liegt, können es Zauberer nicht mehr zerreißen. Mhm. Und dadurch entsteht ja bekanntlich die Inflation. Genau. Zauberer zerreißen Geld. Aber zerreißen die es wirklich? Oder ja. Ist das nur ein Zaubertrick? Wenn die einen Vogel vermeintlich verschwinden lassen und dann ein anderer erscheint, ist es meistens ein anderer Vogel. Der erste ist tot. Aber denkt der Vogel, er sei der Alte? Oder weiß er das? Oder wurde der Vogel nur geklont? Glaubst du, Zauberervögel sind unter Vögeln sehr uncool oder sehr cool? Es kam zu oft das Wort Vögel in diesem Satz vor. Dann machen wir Kaninchen. Verloren. Dann machen wir Kaninchen. Die Kaninchen aus dem Hut. Ja. Ist es ein beliebtes Kaninchen unter den Kaninchen oder sagst du eher, ach Gott, eher wieder? Ja, die kennen den ja nicht. Der zaubert den ja aus dem Nichts. So, und dann müssen die den erstmal kennenlernen. Hey, wo kommst du? Ja, ich bin Jeff, ich komme aus dem Hut. Na, ging es dir da gut? Ja, ich muss sagen, mir fehlt dir der Mut. Es redet halt nur in Reimen, was echt unangenehm ist. Aber sonst, glaube ich, ist es relativ beliebt, ja. Wir waren bei G, glaube ich. Wir waren bei K, waren wir, glaube ich, wirklich. Es ist perfekt. Lass uns das mal unterbewusst im nächsten dieser Podcasts machen. Dieser Podcast-Reihe. Wir haben ja oft manchmal Pausen, die wir rausschneiden, wo wir uns eine Stunde lang anschweigen. Ja, und weil ganz wir den, tief in die Augen schauen. Nicht mehr ertragen können. Oder die Liebe. Und wenn wir einfach den Milch... So. Ganz so gemütlich hier. Aber um Stefans Körperhaltung zu beschreiben, er hat klassisch diese ich bekomme gerade einen Blowjob Körperpose. Er hat so die linke Hand hinterm Hinterkopf und streckt den linken Ellenbogen hoch in die Luft. Ganz groß, Hüfte weit raus, Beine breit, sitzt er da gerade auf seinem Stuhl und dieses verschmitzte Lächeln, die Augen so zu kaum erkennbaren Schlitzen gekniffen, sitzt er da und lässt sich's einfach gut gehen. Einfach. Da sind wir wieder. Herzlich willkommen. Das war zu Kylie Minogue mit ihrem neuen Hip, Can't Live Hip. Without You. Mit ihrem neuen Hip, Back to the Hits. Zurück zu Stefan Titze. Wir wurden eben unterbrochen, weil du angerufen wurdest von Udo Lindenberg. Er hat auch abgesagt. Tatsächlich. Für eure zweite Folge. Wer ist jetzt euer Gast? Glücklicherweise haben wir noch Anne Will in der Hinterhand, Plan C. Und deswegen schaut alle mal rein am 8.4. für Flixiglix. RocketBeans TV, twitch.com/RocketBeansTV. V. Wo siehst du dich genau in 5 Jahren? In einem Spiegel. Mein Gott, Stefan, was soll ich machen? Ich hab keine Pointen mehr übrig. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen will. Mein Köcher ist voller dummer Fragen. Ich kann so weitermachen. Meine Perspektive sieht tatsächlich relativ düster aus. Ich nehme momentan wieder zu. Das heißt, wenn ich so weitermache, wie ich momentan zunehme, bin ich in 5 Jahren wirklich 700 Kilo. Ich finde das total lustig. Ich habe noch nie jemanden sowas sagen hören. Und wusste dabei in meinem Kopf die Antwort, weil das Problem so einfach zu lösen ist. Du bestellst dir seit Wochen, jede Woche, ein Paket von World of Sweets. Ja, ich weiß. Wenn du das Problem vor dir siehst, okay, ich werde immer dicker, vielleicht solltest du da anfangen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber das ist dieser Internet-Shopping-Sumpf. So, man fängt an und man klickt rum und man denkt sich, ist nicht sehr naheliegend. Oh, das noch, jetzt bestelle ich sowieso und klicke dann einfach noch ein bisschen rum. Es kamen heute 2 Pakete von World of Sweets. Ich verstehe das nicht. Also es ist ein sehr einfach zu lösendes Problem. Ich finde es so gut. Meine Jugend wurde ruiniert durch World of Warcraft und jetzt meine anfangs Erwachsenenzeit wird ruiniert durch World of Sweets. Wurde ich mit deiner Seniorenzeit ruiniert? Ich bin sehr gespannt tatsächlich. World of After Eight. Ja, so jetzt auch schon die Phase. World. Das ist eine gute Website. Das erste Assoziation, die ich mit alten Leuten habe, ist After Eight. Ja. Nee, 5 Jahre, ich gucke nicht so weit in die Zukunft. Ich schaue mal, was auf mich zukommt jetzt die nächsten Wochen. Und dann gucke ich mal, ob ich bei den Urlaub fahre. Tatsächlich Ende des Monats fliegen wir beide ja nach Amerika. Ayau! Dann machen wir eine tolle Hollywood-Folge. Ja, tatsächlich. Eine Hollywood-Folge aus New York. Ich weiß nicht, ob wir unsere Spitzenzunge überhaupt ins Flugzeug bekommen. Oder ob die nicht sagen, ihr seid zu scharf. Ihr habt die heißen Gags. Wir fliegen sogar, wir stehen auf der gleichen Buchungskarte von Lufthansa. Wie Matt Damon. Ach so. Und direkt hintereinander, weil T und W ja selber nah beieinander liegen. Und wir alleine reisen. Wie wir eben gelernt haben beim Alphabet, Leute. Deswegen kann es sein, dass wir nebeneinander sitzen im A380, wo ich mich sehr drauf freue, weil es das größte Passagierflugzeug der Welt ist. Und wir fliegen zusammen nach New York nebeneinander. 8 Stunden verbringen wir nebeneinander. The Big Apple. Isst du auf dem Flug immer einen großen Apfel? Ich glaube, ich werde einen Apfel. Ich glaube, ich werde, sobald ich in New York ankomme, werde ich einen Apfel holen und ein Foto machen und sagen, der ist gar nicht so groß. Ist jetzt ein Gag. Die sind hier ja gar nicht so groß. Sowas, ja. Oder dann irgendwie die Erwartungen, was man erwartet hat. Klar, okay. Hier ist ja gar nicht Woody Allen und schaut aus dem Fenster. Sowas. In der Art. New York, New York. New York, I love you. New York. But you're bringing me down. New York, I love you. Ja, interessant. Sehr interessant. Sehr, sehr interessant alles. Muss ich ganz ehrlich sagen. Was habe ich hier noch? Und zwar folgendes. Es gibt eine Maschine, die wurde gebaut, um herauszufinden, was der lustigste Witz der Welt ist. Mhm. Das ist kein Scheiß. Und wie sieht diese Maschine aus? Ich stelle mir gerade einen riesigen grauen Kasten mit ganz vielen leuchtenden Lampen und Hebeln und einem vor. Großen Smiley in der Mitte. Genau. Ja. Und so eine Blume, wo Wasser rauskommt. Ja. Ha. Und dieser Kasten hat herausgefunden, dass einfach nur ein Wirrwarr, es muss möglichst absurd sein. Also für den ist einfach, er hat herausgefunden, der Kasten, dass es möglichst absurd sein muss. Und dann auf die Frage irgendwie, was ist 2x2, hat der irgendwie einfach so ein Nonsenswort entwickelt. Mhm. So irgendwie so ein Sombulumbibar. Einfach irgendwas, was möglichst absurd ist und hat herausgefunden, dass es am lustigsten ist. Für ihn. Also, das heißt, ist ja subjektiv Humor. Deswegen sein. Also ich finde es am lustigsten. Und dann seit Tagen sitzt er dann da und ha, ha, ha. Elo, ich kann nicht mehr. Töte mich. Schalte ihn ab, elo. Zieh den Stecker. Ja, aber ganz interessant für uns jetzt, weil ich merke da, dass die Wissenschaft sich in ein Gefilde bewegt, wo ich ein bisschen Angst habe, meinen Job zu verlieren. Das stimmt, sobald die Gagmaschine. Aber ist interessant, gibt es verschiedene Absurditätslevel. Weil du könntest jetzt sagen, ist eine gute Feedline. 2+2. Ich würde jetzt sowas sagen wie Fisch. So, ne? Da kannst du halt sagen, okay, das ist schon absurd, aber was ist noch absurder? Weil wir haben die Zahlen verlassen und wir haben schon potenzielle andere Antworten verlassen und sind jetzt schon bei Lebewesen, die da überhaupt nicht sein könnten. Gibt es noch etwas Absurderes als Fisch oder ist ab dann man schon entfernt? Stell mal die Frage. 2+2 ist. Die Zahl, nochmal. Was ist 2+2? Die Antwort auf die Frage, wie oft ich deine Mutter gevögelt habe. Bam! Komm schon. Ja. Ja, ist okay, aber ist, ja. Abgestumpft. Gut. Abgestumpft. Humor prallt an ihm ab. Er hat seine schutzsichere Humorweste wieder an. Bist du welchen Buchstaben bist du gekommen bei ihr? Z. Aber genau, Z. Genau bis Z. Ansonsten fängt man wieder von vorne an oder ist dann einfach Schluss? Nee, ich mache dann bei Sonderzeichen weiter. Scharfes Sternchen, geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zu. Raute, hätte ich jetzt gesagt, ja. Raute, okay. Ja. Strich oben, nach Raute. Links richtet, accent aigu, accent grave, circumflex. Ui, oh la la, bonjour, bitte reden Sie mal die Bonjour, Modelle. Was war das für die Stelle in Folge 53, wo ihr angefangen habt, auf Französisch zu sprechen? Wie stellst du dir den Podcast UFO? Hörer vor. Nimm jetzt mal die Rolle des Podcast-UFO-Hörers ein. Oh, hallo Klaus, was hörst du denn da? Ist so zufällig so ein Podcast entdeckt hier. Aha. UFO ist es. Und worum geht's da? Ja, geht's zu einem Männer, reden halt die ganze Zeit. Aber ich habe es auch gar nicht reingehört. Ich mach das auch wieder, wollte es wieder ausmachen eigentlich. Können wir zusammen jetzt ja weitermachen am Bau? Wir arbeiten ja am Bau. Hast du schon zwei Bierchen gehört? Ich glaube, die meisten. Ich weiß, dass was ich auf dem Bau arbeite, musst du nicht sagen. Was ich mit diesem kleinen Scherzchen jetzt bezwecken wollte, ist. Ein Jux. Ich wollte aussagen, dass ich glaube, die meisten hören es aus Versehen. Ach so. Du meinst, die aus Versehen sich Sachen geklaut haben und dann von. Nein, die aus Versehen auf unseren Titel gekommen sind. Auf unsere. Ich glaube, die meisten denken ja immer noch, dass wir über Außerirdische sprechen die meiste Zeit. Du arbeitest ja gerade in einem Buch über Außerirdische. Erzähl doch mal mehr von deinem Buch. Nein, ich glaube einfach. Das ist wie so ein Promogespräch, ey. Du versuchst immer wieder auf dein scheiß Buch zu lenken. Du hast es heute ist doch geredet, nicht mal geschrieben. Du hast heute geredet über das Alphabet, ja, während du ein Buch schreibst, über Außerirdische. Und jetzt sagst du, die Leute wollen das über Außerirdische reden. Wenn du über dein Buch sprechen willst, dann sprechen wir über dein Buch. Viel lieber als über mein Buch, was am 21. April 2016 erscheint, würde ich gerne mit dir nochmal zurückkommen auf Folgendes. Also. Ich finde, du willst oft sehr alternativ leben. Mhm. Und deswegen hast du World of Sweets entdeckt. Jetzt sehe ich hinter dir, Chips, die ich noch nie im Laden gesehen habe. Und ich frage mich echt, manchmal habe ich so ein, oh, so ein Gefühl. Und zwar, warum reichen dir die Dinge, die es bei uns im Laden zu kaufen gibt, nicht mehr aus? Du, ich bin Grenzgänger. Mein Leben ist das Limit. Ich lebe am Limit. Ja, mein das Leben hast du auch schon in der Bewerbung geschrieben, mit der du dich bei der BTF beworben hast. Ja, genau. Aber jetzt würde ich gerne wissen, warum reichen dir als auch als Grenzgänger nicht die normalen Süßigkeiten? Weil ich einfach Gründe brauche, um noch mehr Sachen in mich hineinzustopfen. Wenn ich mir denke, ich kaufe mir die gleichen Chips wie immer, denke ich mir, nee, du fettes Schwein, hör auf zu fressen. Aber so denke ich mir, ja, die sind ja neu und die muss ich ja ausprobieren. Ja, ist es das? Und dann bestelle ich mir die und denke mir, ja, ich bin ja so ein Chips-Konnoisseur und ich kenne mich ja aus, bla bla bla. Und das ist eigentlich alles nur... Chips-Konnoisseur. Das ist eigentlich nur eine Ausrede, um noch mehr Sachen zu kaufen, die ich eigentlich sonst gar nicht essen würde. Das finde ich auch lustig, die Vorstellung darauf. Deswegen. Dadurch. Dass Leute, weil es gibt ja so Weinverkostungen und sowas und Käseverkostungen. Wenn man das mit etwas macht, was nicht so schwierig ist herzustellen und auch oft einfach gleich schmeckt, Milch oder... Oh, da weiß ich nicht, ob du... Ui. Ich glaube, da hast du dich jetzt in ganz dicke Brennnesseln gesetzt tatsächlich. Ich glaube, es gibt nicht... Avocados. Nee, ich glaube, wenn dann sowas industriell hergestellt ist, wie Kinderriegel. Ein Kinderriegel-Konnoisseur ist, glaube ich, relativ überflüssig. Sorry an die Hörer, die jetzt versuchen, diesen Job zu ergreifen momentan. Ich glaube, für alle da draußen, die noch nicht wissen, was sie beruflich machen wollen. Ne? Wir haben ja viele Hörer im Studentenalter und im Schüleralter, wo, glaube ich, viele sich noch denken, was soll ich machen? Viele Dinge, die ich so sehe, interessieren mich nicht. Deswegen einfach den Tipp, wenn ihr keinen Job findet, der euch gefällt, erfindet einfach einen neuen Job. Und seid einfach der Erste in dem Job. Ja. Weil niemand kann euch sagen, dass ihr schlecht in diesem Job seid, weil es keine Referenz gibt. Genauso wie ein neues Studienfach. Irgendwann hat ja mal jemand angefangen, irgendwie so Gender Studies oder sowas anzufangen. Studienfächer, die es vorher nicht gab. Und bei wem musste derjenige eine Prüfung ablegen, der dieses Studienfach erfunden hat? Doch niemand. Wer war der Mensch, der zum ersten Mal Gender Studies studiert hat? Ja, ja, genau. Eine gute Frage, ja. Und irgendjemand muss gesagt haben, nee, ich mach das jetzt. Ich schreibe jetzt die Prüfungen für Gender Studies und es gibt über mir keine Kompetenz mehr. Zack, bumm. Das heißt, ihr könnt einfach neue Berufe erschaffen und einfach Kinderriegel-Konnoisseur werden. Und niemand kann sagen, nee, das seid ihr gar nicht, weil ihr seid die höchste mögliche Kompetenz, die es gibt zu dem Thema. Habe ich mich auch schon mal gefragt, wenn man in 100 Jahren Mathematik studiert, weiß man ja wesentlich mehr über Mathematik als vor 100 Jahren. In dem Sinne, dass es mehr herausgefunden wurde und so, auch Physik. Ja. Dauert das dann nicht länger zu studieren? Ja, und kann man nicht irgendwann nicht mehr alles nachholen, um neue Erkenntnisse zu erreichen? Ich glaube, deswegen hat sich irgendwann angefangen, die Studienfächer zu spezialisieren. Deswegen gibt es dann halt jetzt Medien- und Kommunikationswissenschaft, Schwerpunkt, Chips. Die Frage ist ja auch, ob nicht das Wissen irgendwann wieder kleiner wird, weil... Irgendwann, du hast ja in der Physik zum Beispiel wahnsinnig viele Formeln, aber vielleicht findest du ja irgendwann die Formel, die alle anderen Formeln integriert und dann kannst du alle wieder streichen, du kannst alle Bücher wegschmeißen und hast nur noch Formel E ist gleich B hoch 2. Ich würde kurz mal, wir haben eben über dein Genie gesprochen, ich würde gerne über mein Genie sprechen. Bitte. Ich habe nämlich Folgendes herausgefunden, ich dachte mir, ich habe so eine Phase gehabt, wo ich mir sehr viel angelesen habe über Astronomie und so, da habe ich mir Folgendes ausgedacht. Es gibt ja sowas wie eine Lichtgeschwindigkeit. Ist ja die naturgegebene Geschwindigkeit für Licht. Ist eine Konstante, Naturkonstanten gibt es ja auch. Mhm. Genau wie Pi. Mhm. Und sowas wie der Meter ist ja quasi nicht genullt. Das ist menschengemacht. Mhm. So, wenn man quasi Lichtgeschwindigkeit als Geschwindigkeitsmaß auf quasi die Sekunde, die wir haben, verändert, so, dass es ein kleinerer Vielfache von der Lichtgeschwindigkeit ist zum Beispiel. Das ist also quasi alles, dass man sich an die Natur angleicht, guckt, wie die Naturkonstanten zusammenhängen und dann sich eine eigene Welt der Formeln und der Gesetzmäßigkeiten baut. Das ist sein eigenes Metrum. Nein, das ist nicht. Also Kilo passt nicht zu Sekunde. Das ist alles anders. Weil man irgendwann mal ein Beispiel Kilo genommen hat, man irgendwann mal ein Beispiel Meter genommen, man hat irgendwann mal ein Beispiel Sekunde. Alles sind menschengemachte Einheiten. Doch, aber Meter passt zu Kilo. Gut, Meter passt zu Kilo, weiß ich nicht. Zum Beispiel. Aber sonst passt es nicht zusammen. Du hast ja Quadrat, Kubikdezimeter, okay. Wasser ist ein Kilo. Okay, aber wenn du sowas wie Masse ausrechnen willst oder auch die Geschwindigkeit brauchst, für Geschwindigkeit brauchst du auch die Zeit, das ist ja alles menschengemacht. Aber Lichtgeschwindigkeit ist halt von der Natur vorgegeben. Mhm. Wenn man das halt so klein macht, dass es auf eine Sekunde passt und quasi so unsere Zeit dann neu rechnet. Und das gab es schon alles. Genau diese Gedanken hat sich auch jemand gemacht. Das heißt nämlich die Planck-Welt. Max Planck hat dafür sogar einen Nobelpreis bekommen. Mhm. Dass er sich für gedacht, die Idee, die du auch die Idee, gestern die Abend auch in der Badewanne hatte. Hattest. Er hat natürlich wesentlich mehr vorher schon und hat wesentlich mehr daraus dann gemacht und hat dann auch Zusammenhänge zwischen denen erzählt und hat versucht dann dementsprechend alles zu nullen auf die Naturkonstanten. Und das nennt man, glaube ich, die Planck-Einheiten. Ganz interessant. Mhm. Dann habe ich mir wiederum überlegt, bin ich nur auf die Idee gekommen, weil die Wissenschaftler, von denen ich mir Videos angeguckt habe, davon wussten, dementsprechend alles so erzählt haben, dass ich irgendwie in diese Richtung gelenkt wurde. Es hat noch kein Wissenschaftler in einem Video von den Planck-Einheiten erzählt. Das muss ich so sagen. Ja, aber du lebst ja nach Planck. Das heißt, du lebst ja in einer Welt, die Planck bereits mitgeformt hat. Das heißt, richtig, in genau, gewisser Weise. Das heißt, du hast es ja schon mitgelernt. Und dadurch ist es für dich selbstverständlich, dass die Dinge so funktionieren. Sagt man auch über Einstein, dass er gar nicht so ein Genie war, sondern der Zeitgeist. Es war nur eine Frage der Zeit, bis jemand darauf kommt. So, das sagen viele Leute. Weil es ist ja gerade viel, aber das Feld der Physik hat sich darüber gerade viel Gedanken gemacht zu der Zeit. Und es war nur eine Frage der Zeit, bis jemand damit kommt und den gewohnt. Es gibt ja auch so die Frage zum Beispiel, die Griechen, ob die dachten, die Erde ist eine Scheibe oder eine Kugel. Und man denkt ja sofort, ja, die waren alle total dumm und dachten, alles eine Scheibe. Aber es ist tatsächlich so, dass auch viele antike Wissenschaftler und Gelehrte auch davon ausgegangen sind, dass es eine Kugel ist. Obwohl die ja überhaupt gar nicht verstehen konnten, was jetzt Schwerkraft ist und wie das alles funktioniert und andere Planeten und alles in der Richtung. Ich meine, natürlich, du kannst den Mond sehen und siehst, okay, der ist kreisförmig. Ob das jetzt eine Scheibe ist, komisch, weil wir sehen sie nie so von der Seite, deswegen Kugel. Also könnten wir sagen, die Erde ist auch einfach eine Kugel. Dreht sich nicht. Aber sie können einfach, okay, gut. Gebundene Rotation. Ja, du hast die gebundene Rotation auf deinen linken Arm. Während sie um die Erde dreht, um sich selber. Ist das nicht auch ein Riesenzufall? Oder ist es auch irgendwie synchronisiert worden? Nee, das ist kein Zufall, das ist gebundene Rotation. Wie ist das? Hat sich angeglichen an die Erdumdrehung. Warum? Ja, warum weiß ich doch nicht? Das ist unwichtig. Ja, aber die Erde hat sich ja auch nicht an die Sonne angeglichen. Nee, aber die Erde hat einen wesentlich geringeren Einfluss auf die Sonne als der Mond auf die Erde. Ja, aber als Der Mond ist relativ groß. Du sagst, der Mond hat einen größeren Einfluss auf die Erde als die Erde auf die Sonne. Auf jeden Fall, ja. Habe ich das nicht gesagt? Doch, hast du gesagt. Aber ich möchte es nur mal klarstellen. Ja, weil die Erde ist, der Mond ist zur Erde sehr verhältnismäßig groß. Aber ist nicht so, der Mond ist, Russland ist größer als der Mond? Nee, Pluto war das, glaube ich. der Hund. Ich glaube, Pluto ist. Nein. Russland. Pluto ist Russland, die Max-Planck-Konstante für. Russland ist kein Planet mehr. Ein Coulomb pro Sekunde mal Pluto ist größer als Russland. Letztlich. Gleich R. B, C, D. Ich finde das schon interessant. Neben uns wird gerade ein Trenner für eine andere Sendung geschnitten. Mhm. Trenner heißt, wenn halt ein Spiel angesagt wird und so, es kommt dann. Und die ist wahnsinnig groß, diese Sendung, die werdet ihr alle irgendwann mal bestimmt sehen in eurer Zukunft. Die ist nicht zu übersehen, die ist so riesengroß. Die ist groß, die könnt ihr gar nicht übersehen. Nehmt Sender ein, ganze Sender ein. So, und wir sehen gerade, wie ein Trenner dafür geschnitten wird nebenan. Und kannst du es aber kurz gucken, kurz rüber? Mhm. Und ich lass uns mal raten, was das für ein Spiel sein wird. Gut, das ist natürlich für den Zuschauer überhaupt gar nicht erschließbar. Deswegen sollen wir es natürlich erklären. Okay, also wir sehen eine hölzerne Wand oder so. Hölzerne Wand? Jetzt sucht er sich gerade eine Musik raus tatsächlich für diesen Trenner. Verschiedene Dinge raus. Ich glaube, du hast ja ein sehr schlechtes Timing. Massiv schlechten Zeitpunkt. Weil er jetzt gerade aufhört an dem tatsächlichen Design zu arbeiten. Er macht sich gerade einen Kaffee tatsächlich. Jetzt geht er auf YouTube. Oh, ey, okay. Vielleicht sollten wir ganz kurz einfach nochmal. Anal Gang. Wir kommen darauf zurück. Wir kommen gleich nochmal. Tatsächlich drauf zurück. Sorry, du hast da Wasabi-Nüsse stehen. Wissenschaft. Ja, die habe ich mir auch bei World of Sweets bestellt. Aber kannst du die bitte aufmachen? Okay. Da musst du jetzt kurz überbrücken. 30 Sekunden. Ab jetzt. So. Ich darf jetzt endlich mal habe ich Zeit für mich und für meine Gags. Ich werde nicht von Florentin unterjocht, sondern kann mein eigenes Ding hier durchziehen. Und ich fühle mich ein bisschen frei gerade, weil ich habe nicht die Angst, dass irgendwer mal gleich kommt und das unterbricht, sondern einfach mal meine Gedanken freien Lauf lässt. Und so könnte es sein, wenn ich allein diesen Podcast moderiere, ihr hättet einen freien Stefan mit okayen Gags. Es wäre nicht so lustig, glaube ich. Es wäre ein ernsterer Podcast. Ich würde viel über meine eigenen Probleme erzählen. 30 Sekunden sind, glaube ich, noch nicht rum. Ich weiß nicht, wie lange 30 Sekunden sind. Wir haben moderieren gelernt hier an der Uni. Und da haben wir gelernt, Was hast du denn für eine Note im Moderieren bekommen? 99 Punkte, eine 1+. Von 8000. Und da haben wir gelernt, dass 30 Sekunden länger oder kürzer sind, als man denkt. Weiß ich nicht mehr. Je nachdem, wer man ist. Ciao. Und da hast du nur 99 Punkte bekommen bei dieser Erkenntnis. Was war der letzte Punkt? Ich würde gerne deinen Dozenten fragen, oder Dozentin, was ist der letzte Punkt, der Stefan gefehlt hat für die 100? Oh yeah. Aber ärgert dich das nicht, 99 Punkte zu bekommen? Da ist doch die erste Frage, ja, warum nicht 100, oder? Ich glaube, es ist ein bisschen das, da fragt dann die Uni auch den Dozenten nach. Was war da, 100 Punkte, kann das wirklich sein? Stefan, okay. Entschuldigung, dass wir gefragt haben, es ist, geht alles in Ordnung. Geben Sie ihm 120. Sind lecker. Danke. Das sind genau die, die Bastian Pastewka in der Serie Pastewka ist. Wie heißt die noch gleich? Wie heißt deine Serie nochmal? Sag schnell. Bastian Pastewka in. Sag schnell. Wie heißt nochmal? Hoeker heißt sie nochmal? Schmitz? Balder. Kibikus. Ach fuck, jetzt weiß ich nicht mehr. Hm. Aber ich glaube, das sind Erdnüsse bei Pastewka. Und was sind das denn da drin? Erbsen. What? Das sind Erbsen. Ja. Ist es gesünder oder ungesünder als Erdnüsse? Gesünder. Gesünder, also, aber das heißt Gesundheit, weniger Fett. Hm. Nüsse haben richtig viel Fett. Und Wasabi an sich? Wasabi ist Senf. Ich glaube, der ist vernachlässigbar. Senf, ne? Ja, sowas wie Meerrettich halt. Ist Meerrettich ein Senf? Es gibt ja zwei Arten von Schärfe tatsächlich. Zwei komplett. Und es gibt diesen Schärfegrad, Scoville. Aber damit kann man nur die Schärfe von Chilis messen. Und die Schärfe von so Wurzelgewächsen wie Senf und Meerrettich und sowas haben eine ganz andere Art von Schärfe, die man nicht mit diesem, vielleicht stimmt es auch nicht, aber es gibt auf jeden Fall zwei Arten von Schärfe, die Chili-Schärfe und die Senfschärfe. Die Senfschärfe, das und die Heisenbergsche Schärfe, Unschärfe. Die gibt es auch noch. Wollte ich nochmal kurz sagen. Weil man kennt ja Wasabi und so, geht ja primär durch die Nase, die Schärfe. Stimmt. Und bei Chili ist es eher dann so Zungenrachenraum. Sehr, sehr gut. Da haben wir ihn wieder. Den ersten Titze an Land gezogen. Da zappelt er noch. Der erste? Wir, das war der erste echte Titze der Folge, würde ich sagen. So typisch. Ich bin ja Titze-Konnoisseur. Ich kann ja jedem den richtigen Titze. Bist du auch Titze-Fan eigentlich? Nee, ich kenne mich nur sehr gut aus. Ich brauche die Distanz für meinen Job. Wenn Leute zu mir kommen und sagen, ich bräuchte mal so einen Titze irgendwie abends, kurz vorm Einschlafen, nochmal kurz auf den Mond, ins Sternenhimmel schauen, welchen Titze kannst du mir empfehlen? Sage ich, Folge 26, Minute 18 und 13 Sekunden, das ist der perfekte Titze für den Moment. Cool. Naja, Serien, kannst du Serien empfehlen? Falls die Zuschauer sich denken, warum zur Hölle höre ich mir den Schwachsinn gerade an, warum schaue ich mir nicht Serie? Love von Judd Apatow, die neue Serie mit Gillian Jacobs, die man vielleicht schon aus Community kennt. Jetzt die neue Netflix-Serie Love. Ja, die gefällt mir gut, die Figuren gefallen mir gut, die Gags gefallen mir gut. Paul die, Rudd, Gillian Jacobs. Musik gefällt mir gut, das Grading. Schnitt? Ich habe selten so gelacht beim Grading. Catering war sehr gut. Ich habe oft gedacht, wow, also bei den besten Comedy-Filmen fehlt mir manchmal so ein bisschen noch, dass es das Grading mitspielt, die Gags. Ich glaube, die Leute wissen nicht mehr, was Grading ist. Das ist die Farbkorrektur. Darauf will ich auch rumreiten. Ach so, okay, sorry. Nicht so schlimm. Naja, die Fahrer waren gut und ne, weitere Berufe, die man eigentlich gar nicht oft im tatsächlichen Werk sehen kann. Naja, also, ich schaue gerade The Last Kingdom. Ist eine Mittelalter-Serie. Moonrise Kingdom, sehr zu empfehlen. Auch 8 Jahre alt oder so. Aber gut. Naja. Mein Vorteil ist, dadurch, dass ich habe jetzt bei Anhalter durch die Galaxis entdeckt, also den Film kann ich natürlich schon, aber das Buch lese ich jetzt ganz zum ersten Mal. Ganz kurz, nee. Wirklich die letzte Woche labert mir Stefan jeden Tag die Ohren ab. Ja. Per Anhalter durch die Galaxis ist ein Buch, das 18 Jahre alt ja. ist, wo ich mir denke, das hast du jetzt entdeckt, per ja. Anhalter durch die Galaxis. Aber der große Vorteil daran ist, ich kannte das Buch ja auch schon und ich kannte auch den Film. Ich wollte es nur noch mal lesen. Film. Und der große Vorteil daran ist, dass du halt Gags daraus einfach rezitieren kannst im Alltag. Und alle denken, das wären deine, weil alle mittlerweile schon vergessen haben, dass es diesen Gag überhaupt gibt. Nein, ganz im Gegenteil, die Leute wissen ganz genau. Wenn ich sage, lustig, ich habe immer ein Handtuch dabei, weil das Handtuch hilft mir, dann denken alle, das wow, ist sehr genial, was? Mega Nein, gut. Das ist nur lustig, weil man Per Anhalter durch die Galaxis kennt. Ach so, deswegen lachen alle über mich. Du dachtest, die Leute lachen, weil die sich... Weil ich einen Bademantel trage die ganze Zeit. Und hab nichts drunter. Ja, deswegen dachte ich, weil ich einen zweiten Kopf plötzlich habe und 3 Arme, dachte ich, lachen die Leute jetzt über mich. Du meinst, die lachen nur über mich, weil die den Film gesehen haben schon. Was ist dein Lieblings-Science-Fiction-Universum außer Star Wars? Planet durch die Galaxis. Sag ich jetzt gerade, weil ich mich damit beschäftige. Außer Planet durch die Galaxis. Rick and Morty. Man in Black? Nee. Ja? Gefällt dir nicht? Ein bisschen zu trashig, aber das Universum ist ganz cool, ja. Schwierig. Gute Frage. Ist die Frage, ob Superman und so dazugehören? Nee. Super, ich würde Superhelden als eigene Genre. Was ist dein Lieblings Superhelden-Universum? Lieblings-Superhelden-Universum? Marvel oder DC? Mhm. Was ich auch so geil finde. Verstehe ich auch nicht genau. Dass es da so zwei große rivalisierende Unternehmen gibt, die ihre beiden Superhelden haben und die nicht nur gegeneinander innerhalb kämpfen, sondern eigentlich ja auch so ein bisschen ihre Superhelden gegeneinander, ihre Superhelden-Armeen aufeinander laufen lassen. Aber ganz kurz. Ich mein, wer würde gewinnen? Marvel oder DC? Ich glaube, mit der Frage können wir nur falsch liegen. Ja. Aber ich meine, wir sind ja momentan in so einer, in der zweiten Phase oder vielleicht schon in der dritten Phase der Superheldenfilme. Ne? Superheldenfilme haben ganz harmlos angefangen und dann wurden sie immer populärer und dominieren mittlerweile den gesamten Filmmarkt und mittlerweile kommen schon Crossovers, Avengers, wir sehen mehrere Superhelden, jetzt Batman vs. Superman, Superhelden kämpfen gegeneinander und das wird sich ja immer weiter aufbauen und aufbauen. Wohin soll es noch gehen? Irgendwann wird es ja den Megafilm Marvel vs. DC geben. Oder irgendwann, weil die sind ja auch nicht dumm. Die wissen ja genau, klar, die einen bauen ihre Leute auf, die anderen bauen ihre Leute auf, nur um dann in 3 Jahren, wenn die Marktanalysten sagen, Leute, wirklich, wir haben jetzt nur noch 20 Minuten für diesen scheiß Superhelden-Hype, jetzt kommt nochmal alles raushauen, dann kommt der große Marvel vs. DC-Film, Filmreihe, und dann geht nochmal alles kaputt und dann haben wir es hoffentlich auch endlich hinter uns, weil ich habe das Interesse an Superhelden schon vor Jahren verloren. Womit? Nach Dark Knight war für mich eigentlich aus. Der erste Iron Man war cool, Dark Knight war cool, der erste Avengers war cool und ich fand, mit dem ersten Amazing Spider-Man hat es für mich dann schon aufgehört. Amazing Spider-Man 2 war noch immer ganz gut, wäre besser als Spider-Man 2 war gut, Tobey Maguire ist für mich auch ein guter Spider-Man. Nee, den meine ich nicht, ich meinte The Amazing Spider-Man 2 war besser als der erste. Ich finde sogar The Amazing Spider-Man 2 den besten Spider-Man-Film. Was? Der mit Jamie Foxx? Ja. Der war grauenvoll. Fand ich nicht. Du hast keine Ahnung. Aber das ist uncool. Das ist uncool. Lass mich doch mal eine Minderheitsmeinung einnehmen. Weißt du nicht, ob das eine Minderheitsmeinung ist? Ich glaube schon. So eine uncoole 9-Gag-Minderheitsmeinung. Ich glaube nicht, viele fanden den ersten wesentlich besser als den zweiten. Mir hat er gefallen. Ich fand, der Film hatte Eier, dass am Ende... Einfach mal einen scheiß Film zu machen. Nein. Das braucht man auch mal Eier. Guten Film kann jeder. Ja, aber sehr gut, aber dass am Ende Emma Watson stirbt, fand ich einen coolen Move. Dass der Green Goblin dann nochmal kommt, fand ich eigentlich ganz geil, hab ich mir mit erwartet. Ich gebe auch von diesen Superheldenfilmen jetzt nicht mit filmkritischen Sachen daran, mit so Feuilleton-Gelaber. Weil ich finde, ja, diese Maßstäbe kann man nicht ansetzen. Kann man bei The Dark Knight ansetzen. Aber sonst habe ich das nie erwartet bei Superheldenfilmen, dass da irgendwie Charaktertiefe oder so reinkommt. Ich finde, du hattest bei den X-Men-Filmen hattest du eine coole Charaktertiefe, du hattest bei Watchmen, solchen Sachen, hattest du wirklich... Ich finde, die Comics haben auch die Charaktertiefe, aber die Filme haben es oft nicht... Warum nicht? Bei manchen gelingt es ja auch, das zu übertragen. Und ich finde, du hast bei vielen Filmen, kannst du es dir auch erlauben, mit einem Feuilleton-Auge drauf zuzuschauen. Du musst nicht mehr eben diese uralte, ist ja nur ein Actionfilm, deswegen Gehirn aus. Das ist die dümmste Argument, das es überhaupt gibt. Bei guten Actionfilmen muss man eben nicht das Gehirn ausmachen. Das macht sich zu guten Actionfilmen. Und man kann sie zwar schon genießen auf einer Oberflächenebene, man kann aber trotzdem auch tiefgründige Narrativen gut verfolgen. Auf jeden Fall, ja. Aber ich sage nur, dass ich mich nicht mit die Heranforderungen angelegt habe einfach, aus welchen Gründen auch immer. Nur wenn du die anlegst, dann verstehe ich auch nicht, warum du Spider-Man 1 jetzt so viel besser fandest als die Amazing Spider-Man 2. Weil ich finde, du kannst bei beiden nicht mit der man muss auch mal nachdenken, Nummer kommen. Nee, du musst nicht drüber nachdenken, aber du bist halt irgendwie involviert und du hast eine gute Charakterzeichnung. Hat mir einfach gut gefallen. Ich finde sowieso, ersten Teile von Superheldenfilmen finde ich persönlich am interessantesten. Ich finde es auch immer interessanter, wie Filme anfangen, als wie Filme aufhören. Aber das ist ja auch mal so interessant, ne? Man hat ja, weil sagen wir mal, du schaust 80% der Filme, die du schaust, bis zum Ende an. Ne? Das heißt, du hast in deinem Leben schon wesentlich mehr Anfänge von Filmen als Enden von Filmen gesehen. Das heißt, deine gesamte Filmwahrnehmung... Auch Enden von Filmen habe ich selten gesehen. Das heißt, deine gesamte Filmwahrnehmung, auch bei Büchern oder bei Musik, du hast immer den Anfang und irgendwann denkst du, ach scheiße, hör auf. Das heißt, du hast viel mehr den Anfang mitbekommen. Was ist der beste Filmanfang, würde ich dich dann mal gerne fragen. There Will Be Blood ist der beste Film, hat auch einen sehr guten Filmanfang, würde ich sagen. Ansonsten Magnolia, auch sehr gut angefangen. Und Darkwing Duck, Teil 2. tatsächlich. Und beste Filmende? Beste Filmende ist Seven, würde ich sagen. Aber weiß ich, müsste ich jetzt länger drüber nachdenken, weil es nur so ein bisschen einfach in die Tüte gesprochen. Falls ihr mehr Filmtalk von uns hören wollt, dann schaut doch mal vorbei bei unserem neu gestarteten Filmpodcast. Der heißt nämlich Uncut. Und den starten wir in, glaube ich, 7 Jahren auf diesem Kanal. In 4:3 vor allem auch. Bleibt jetzt nach dem Podcast einfach dran, dann könnt ihr eure Adresse nennen und dann. Unsere Kollegen Borentin und Beffern erzählen euch dann, wann ihr mit dem Erscheinen rechnen müsst. Ja. Wollen wir schon mal eigentlich Everything is a Podcast anteasen? Nee, okay. Übernächste Folge vielleicht. Alles klar. Oder sowas. Haben wir schon mal angefangen und haben, glaube ich, in dem Podcast behauptet, wir würden in der nächsten Folge mehr verraten, haben es aber nicht getan. Mhm. Seitdem haben wir nie wieder was verraten, jetzt wieder ein bisschen. Aber jetzt wieder weniger. Eine ganz uncoole Spannungskurve, die einen schon verliert, so einfach nach dem ersten Drittel. Ja. Ja. Ja, cool. Danke dir. Gut. Ich denke, aus diesen beiden Sachen können wir jetzt viel rausholen. Du hast ein bisschen was über Filme verraten. Finde ich interessant. Dankeschön. Hau rein. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Und wir heben ab. Brrr.